Greg hätte die großen und kleinen Vögel sicher alle benennen können. Er war passionierter Hobbyornithologe. Ich selbst hatte keine Ahnung. Ich blickte nach Süden, wo die Verbuschung weit fortgeschritten war. Ein paar Palmen ragten noch aus dem Dickicht, aber sie sahen bereits krank aus, vermutlich weil sie in der Wasser- und Nährstoffkonkurrenz gegen die Sträucher chancenlos waren. Irgendwo mittendrin hatten Jake und Joe den Tod gefunden. Dabei hatten auch die Bells einen Plankenweg am Ufer. Wenn die beiden bloß den genommen hätten, anstatt Dschungelforscher zu spielen, wären sie heute in ihren 40ern und könnten in dem alten Kinderwagen den eigenen Nachwuchs spazieren fahren. Aber das Wörtchen »wenn« ist gleichfalls eine Klapperschlange, glaube ich, voller Gift. Ich ließ den Pavillon hinter mir und wanderte über die feucht gleißende Gezeitenzone nach Norden. Am späteren Nachmittag, wenn die Flut einsetzte, wäre von dem Strand nichts mehr zu sehen. Mr. Ito sagte, so stark wechselnde Pegelstände habe es nicht immer gegeben. Seiner Meinung nach war das eine Folge der Erderwärmung. Bereits sein Sohn würde erleben, dass der Strand irgendwann nicht mehr da sei. Es war trotzdem ein angenehmer Spaziergang mit dem Golf zur Linken und den Dünen zur Rechten. Greg Ackermans Haus war das letzte in der Reihe. Von nun an kam öffentliches Land und auch der Geisterdschungel kehrte zurück. An einigen Stellen rückte er so nah an das Ufer heran, dass ich mich an Fächerblumensträuchern und Palmettopalmen vorbeiquetschen musste. Irgendwann dahinter endete der Bewuchs und der Strand weitete sich zu einer Muschelbank in Form eines schiefen Dreiecks, wo ich sogar Haizähne entdeckte. Manche waren so lang wie mein Zeigefinger. Ich steckte ein paar ein. Donna würde sich über solche Souvenirs freuen. Erst da fiel mir ein, dass sie ja gar nicht mehr lebte. Und wieder zugebissen, dachte ich. Die Muschelbank war nur deswegen so schief, weil der Daylight Pass den Strand sauber durchtrennt hatte. In der Durchfahrt strömte das Wasser gegen die Tide aus der Calypso Bay an, ein wildes Zusammentreffen, das erst im weiteren Verlauf zu einem Strudel wurde, der alles vereinigte. 90 Jahre lang hatte es an dieser Stelle keinen Durchfluss mehr gegeben, jetzt hatte ein Hurrikan den Daylight Pass wieder geöffnet, wie ich aus »Illustrierte Geschichte der südlichen Keys« erfahren hatte. Das Buch hatte Greg zur Begrüßung auf den Couchtisch gelegt. Direkt gegenüber befand sich der ehemalige Duma Key, inzwischen eine Salzwiese. Die Insel war durch denselben Hurrikan ausradiert worden, der mit dem Daylight Pass die Durchfahrt geschaffen hatte. Haizähne zu sammeln interessierte mich jetzt nicht mehr, was bei so traurigen Erinnerungen wohl auch nicht verwunderlich ist. Ich vergrub die Hände in den Hosentaschen und schaute auf die Muschelbank, die äußerste Spitze von Rattlesnake Key. Bis an diese Stelle hatte die Jagdgesellschaft einst die Schlangen der Insel getrieben. Ein Haufen Anwälte ist eine Blase der Beredsamkeit, ein Haufen Schlangen ist eine Rumba. Keine Ahnung, wie ich auf diese Weisheit kam, aber sie war plötzlich da. Der menschliche Geist ist eben nicht nur das Reptil, das seine Giftzähne gern ins eigene Fleisch versenkt, er ist auch ein begnadeter Ansammler von Müll. Die 45er-Singles des Rock'n'Roll-Sängers Freddie Cannon kamen auf dem Label Swan heraus und trugen immer den Aufdruck »nicht aus der Hülle fallen lassen«. Der zweite Vorname von James Garfield, 20. Präsident der Vereinigten Staaten, lautet Abram. Details, die mir immer gegenwärtig sind, ohne dass ich wüsste, warum. Ich stand mit flatterndem Hemd inmitten von Vogelgeschrei in der Brise und schaute hinüber auf den überspülten Duma Key, die auf- und abwogende Vegetationsdecke wie ein großes Atmen. Wie hatte man es geschafft, alle Schlangen hier hinzutreiben? Das war etwas, was ich nicht einfach so wusste. Und als man sie hier hatte, wie hatte man jene, die nicht schwimmen wollten, getötet? Auch das konnte ich nicht sagen. Auf einmal hörte ich hinter mir ein Quietschen. Und noch eines. Der Schweiß unter meinem Kragen war plötzlich eiskalt. Ich wollte mich deswegen aber nicht umdrehen, weil ich mir denken konnte, welcher Anblick mich erwartete, nämlich der Zwillingsbuggy mit den toten Brüdern darin, die vom Schlangengift ganz aufgequollen waren. Aber weil ich nicht ausweichen konnte, wie damals die Klapperschlangen, und im Übrigen nicht an Gespenster glaubte, tat ich es doch. Zwei Möwen standen da vor mir, weißer Kopf, schwarzer Rumpf und Knopfaugen, die mich fragten, was zum Teufel ich in ihrem Revier verloren hätte. Aus reiner Furcht bewarf ich sie mit ein paar Haizähnen. Sie waren nicht größer als die Muscheln, mit denen ich nach den Geiern geworfen hatte, aber die Wirkung war größer. Unter empörtem Krächzen stoben sie davon.